Das Ende der Weimarer Republik. Der Ruf wird erhört. Ein Vierteljahr später wird das Hörspiel neu produziert in einer Bearbeitung von Otto Heinz Jahn. Hermann Kasack, der Autor, wird kurz darauf mit Sendeverbot belegt. Der Rufer von 1933 ist Adolf Hitler. Ein Ausschnitt aus seiner Rede vom 1. Februar 1933 beendete diese Neuinszenierung.